Nummer 4. Aufgrund von Bauarbeiten fährt der Bus Nummer 61 heute nur bis zum Markt. Für die Weiterfahrt nach Rothenberg benutzen Sie bitte die Buslinie 65. Wir danken für Ihr Verständnis. Ihre Stuttgarter Verkehrsbetriebe.